Sura 105 Al-Fil, der Elefant, offenbart zu Mekka 5 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfahren ist? Hat er nicht ihre List misslingen lassen und Vögel in Scharen über sie gesandt, und sie mit brennenden Steinen beworfen und sie dadurch wie abgefressene Saat gemacht.